Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Was sagt eigentlich unser Gesicht darüber aus, was wir in einer Apotheke kaufen wollen? Das ist eine Frage, die wir uns nie gestellt haben. Aber der Pharma-Riese Bayer, der hat jetzt diese Frage aufgeworfen, weil nämlich folgende Sache. In zwei österreichischen Apotheken hat Bayer Gesichtsscanner installiert und die schätzen dann unser Alter und unser Geschlecht und dann sagen sie uns, was wir kaufen sollen. Also beziehungsweise sie spielen uns Werbung vor natürlich. Daten- und Verbraucherschützer sind jetzt entsetzt, Netzreporterin Martina Schulte. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem? Naja, dass da persönliche Daten von dir erhoben werden, ohne dass du was davon mitbekommst. Ne? Du läufst mit verschnupftem Gesicht in die Apotheke, wirst gescannt und siehst auf dem Werbedisplay hinter dem Tresen, ne, die Werbung für ein Erkältungsmittel von Bayer. Oder die Oma kriegt irgendwie was gegen Venenleiden oder die junge Mutter vielleicht ein Vitaminpräparat. Und diese Daten, die werden zwar nicht gespeichert, und die Kunden werden auch per Aushang darüber informiert, dass es diese Gesichtsscanner gibt. Aber die deutsche Bürgerrechtsorganisation Digital Courage wertet so eine Verkaufstaktik trotzdem als ungefragtes Eindringen in die Privatsphäre. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Geschichte total neu ist. Ne? Es gibt ja schon solche Geräte, irgendwie von Real oder bei der Post sind die getestet worden. Ist denn Gesichtserkennung ein Trend, der bald wirklich in jedem Geschäft zu erwarten ist, wo wir uns gar nicht wehren können? Das ist die spannende Frage. Ne? Also Supermärkte, Läden oder Hersteller, die würden diese Technologie natürlich total gerne flächendeckend einsetzen. Ne? Denn so kann man natürlich den Umsatz steigern, weil man uns genau wie schon im Internet genau den Kram andrehen kann, der zu uns passt. Ne? Aber nicht nur das. Gesichtserkennung im Handel hat aus Sicht von Geschäften und Unternehmen natürlich noch andere Vorteile. Dazu musst du nur mal nach China schauen. Dort sind ja so unbemannte, vollautomatisierte Läden der heißeste Scheiß. Und dort wird Gesichtserkennung nicht nur für passgenaue Werbung, sondern auch zum Bezahlen eingesetzt. Ach, ich bezahle einfach mit meinem guten Gesicht und das wird dann von meinem Konto abgebucht? Genau, also das war auch gerade eine Meldung heute, dass der chinesische Einzelhändler Suning zwei kassenlose Märkte in Shanghai eingeführt hat. Und vor dem Betreten des Geschäfts rufst du deine App auf, Suning Finance, gibst da deine Bankdaten ein, aktivierst die Gesichtserkennung, dann scannst du selber dein Gesicht mit der Handykamera. Gesicht und Bankverbindung werden dann sozusagen miteinander verknüpft. Und wenn du dann in den Supermarkt gehst, musst du nur am Eingang des Geschäfts dein Gesicht scannen. Und wenn du dann irgendwie nach dem Einkaufen an der Kasse vorbeiläufst, wird alles, was du in der Tasche hast, schön automatisch bezahlt. Ist natürlich mega praktisch, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen scary, aber auch praktisch. Keine langen Schlangen, man läuft einfach durch. Ja, nur es ist klar, ne? Du wirst natürlich super genau beobachtet. Da werden sehr genaue Profile von dir erstellt, was du alles kaufst. Ne? Das heißt, in China weißt du total genau, die wissen genau, welche Bankverbindung du hast, für welche Produkte du dich interessierst. Das heißt, wir haben im Grunde genommen technologisch die Möglichkeit, genau das, was wir jetzt schon im Internet machen, ne? Also dass wir eigentlich ständig ausspioniert werden, was wir da kaufen und wir kriegen dann passgenau was zugespielt, das geht jetzt irgendwie sozusagen auch in den analogen Raum. Ne? Und in diesem Zusammenhang kann man halt einfach sehr gespannt sein, auch auf diese neue E-Privacy-Verordnung aus Brüssel, die soll ja noch dieses Jahr kommen. Und da hat sich nämlich bisher die Herstellerlobby durchsetzen können in dem aktuellen Entwurf. Das heißt, dieser Entwurf, der bereits durchs EU-Parlament gegangen ist, in dem ist es halt explizit nicht verboten, dich auch offline zu tracken. Das heißt, solche Technologie wird kommen. Die Frage ist halt, wie die Verbraucher dann im großen Stil reagieren, ob sie halt lieber an der Kasse lange Schlangen hinnehmen oder ob ihnen das halt total wichtig ist. Ne? Das wird halt die Frage sein. Das werden wir alle uns überlegen müssen, was uns wichtig ist und was unsere Prioritäten sind. Aber man kann ja auch nicht sagen, die analogen Dienstleister dürfen das nicht, während die im Netz das einfach dürfen und machen. Ja, bei denen will man es gerade verbieten. Das ist ein bisschen absurd. Ja, total. Ach, es ist kompliziert. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?